I was crying out to God last night for a psalm. Ich habe zu Gott gerufen um einen Psalm. As we were asked to share something from a psalm in the mornings. Weil wir gebeten wurden, in der Früh immer aus den Psalmen zu sprechen. And it wasn't just a still small voice that spoke this to me. Das war nicht nur eine kleine Stimme, die zu mir gesprochen hat. Psalm 73. Das war so Psalm 73. I'm like, what psalm should I speak on? Welchen Psalm soll ich nehmen? Didn't you hear me the first time? Hast du mich nicht zum ersten Mal beim ersten Mal schon gehört? Psalm 73. Psalms 73. I said, okay, Lord, I'm listening. Okay, Herr, ich höre zu. And we'll begin with verse 25. Und wir beginnen in Vers 25. And I love this portion here. Und ich liebe diesen Textabschnitt. This is something that God gave to me years ago during my days in Bible college. Denn Gott hat mir diese Schriftstelle gegeben vor Jahren schon, als ich noch im Bibelcollege war. And it's verses I've often come back to. Und das sind Verse, zu denen ich schon oft zurückgekehrt bin. It says, "Whom have I in heaven but you?" Es steht, wen, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach. 25. Ja, jetzt 25. Frage ich nichts nach Himmel und Erde. Okay. And besides you, I desire nothing on earth. Ja. Also wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Verse 26, my flesh and my heart may fail. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, and we all fail. Und das geht uns allen so, and each one of us, I think, our hearts become faint. Und oft wird uns das Herz eben schwer. With the things that come into our lives, circumstances. Dass da Dinge in unser Leben kommen, Umstände. Problems. Probleme. Just things that are overwhelming to us. Einfach Dinge, die uns überwältigen. And we just feel weak. Und wir fühlen uns schwach. But I love this next part. But God is the strength of my heart and my portion forever. Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. And Paul would go on to say that when I am weak, then I am strong, but it is through God. Paulus hat gesagt, wenn ich schwach bin, so bin ich stark, ja. So this morning I feel just a little bit weak. Heute Morgen fühle ich mich eben etwas schwach. And this was what I needed to hear last night as I was preparing. Das ist das, was ich wirklich gestern Abend gebraucht habe bei der Vorbereitung. And I love that God is always there. He is my portion forever. Dass Gott eben bei mir ist, dass er mein Anteil ist in Ewigkeit. There is never a time when he is not there to pour out his supply. Es gibt nie einen Zeitpunkt, wo er nicht da ist, um seine Fürsorge für mich zu sorgen. And in my time of need, I can come to his throne of grace and he will pour it out. Und in Zeiten meiner Not kann ich zum Thron seiner Gnade gehen und er wird mich voll machen. It's in the time of need that I receive es the grace. Ist in der Zeit der Not, wenn ich dass ich diese Gnade empfange. And I'm so thankful that I have a place, a person I can go to. Und ich bin so dankbar, dass es einen Ort, eine Person gibt, an die ich mich wenden kann. Who has all knowledge, who has all wisdom. Jemand, der alle Erkenntnis hat, alle Weisheit besitzt. Who understands me when I don't even understand me. Der mich versteht, wenn ich mich selbst nicht verstehe. When I'm weak, when I'm failing. Wenn ich schwach bin, wenn ich versage. There's a hand that's always there to pull me up. Dann ist eine Hand, die immer da ist, um mich wieder hochzuziehen. And I think of the little baby birds. Und ich denke an diese kleinen Küken. They've just hatched from the egg. Diese kleinen Baby Vögel, die gerade aus dem Ei geschlüpft sind. And how dependent they are upon the mother bird. Und wie abhängig sie sind von dem Muttervogel, um sie gefüttert zu werden. Without the care of the mother bird, they would die. Ohne die Fürsorge der Mutter würden sie sterben. They can do nothing but receive. Sie können nichts außer empfangen. And that's our place. Und das ist auch da, wo wir stehen. We have to be like that little bird. Wir müssen so sein wie dieser kleine Vogel. And cry out to God. Und zu Gott schreien. And go to him for my portion that day. Und zu ihm gehen, damit ich meinen Anteil für den heutigen Just Tag like empfange. That bird needs a little insect or a worm or something to for their portion to survive. So wie dieser kleine Vogel das Insekt oder diesen kleinen Wurm braucht, um zu überleben. I'm not going to make it spiritually if I'm not connecting with God. Werde ich es auch geistlich nicht schaffen, wenn ich keine Verbindung zu Gott habe. If I don't go and receive my portion for that day. Wenn ich nicht hingehe und mir meinen Anteil für diesen Tag hole. Because we are weak people. Weil wir schwache Menschen sind. We are weak. We are sinners. Wir sind schwach, wir sind Sünder. Anyone has to tell us that. We know what we're like. Ich meine, das muss uns keiner sagen, wie wir wirklich sind. And We simply do not have the supply within ourselves to carry us through. Und wir haben einfach nicht diese Kapazitäten in uns, um uns selbst durchzutragen. And oftentimes I think God will just let us go and let us go because we're trying to do it on our strength. Und ich denke mir oft, dass Gott uns gehen lässt, immer weiter gehen lässt, weil wir es auf eigene Kraft versuchen. And he's waiting. Und er wartet. And he's waiting. Und wartet. And then it comes the time when I have no more strength. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo mir die Kraft ausgeht. And finally I look up. Und schließlich richte ich dann meinen Blick nach oben. I'm crying out to God like that little bird. I need to receive from you. Ich schreie dann nach oben zu Gott, so wie dieser kleine Vogel. Ich brauche etwas von dir. I'm trying to do it my way, but it's not working. Ich probiere es auf meine Weise, aber es funktioniert nicht. And I had many days like that during my years in Bible school. Und ich hatte viele solcher Tage in während des Bibelcollege. I'm not this super academic person. Ich bin nicht der super Akademiker. And it was quite overwhelming for me to begin Bible college at the age of 24. Und es war ziemlich überwältigend für mich, als ich mit 24 ins Bibelcollege gegangen bin. I didn't even think I could do it. Und ich habe mir das selbst nicht zugetraut, actually, dass ich schaffen würde. I couldn't. I needed God. I found that out. Also es wurde mir dann eh klar, dass ich es nicht schaffe. Ich brauche Gott. And that's why he brought me here. Und deswegen hat er mir diesen diese Text gezeigt. And then, let's see, I wanted to read another portion here. Here we go, verse 28. In Vers 28. I love what it says here. It says, but as for me, the nearness of God is my good. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. I have made the Lord God my refuge. Und meine Zuversicht, a little different in German. Okay. Und meine Zuversicht setze auf den Herrn. Also der Herr ist meine Zuflucht. That I may tell of all your works. Dass ich von all deinen Werken erzähle. And it took time for me to get this. Und es hat eine Zeit gebraucht, bis ich das verstanden habe. You know, oftentimes we tend to do things out of our own human strength and goodness. Oft versuchen wir das aus eigener menschlichen Kraft und auch Güte zu tun. But it's the nearness of God that is my good when his spirit is filling me and he's working through me. Aber es ist die Nähe zu Gott, die meine Güte ist, wenn er mir nahe ist und sein Geist mich füllt. And it has eternal results. Und das hat auch ewige Auswirkungen. It's according to his purpose. Es ist nämlich gemäß seinem Willen. It's his spirit, his strength. Es ist sein Geist, es ist seine Kraft. And I'm telling of his great works to people. Und ich erzähle von seinen großen Werken den Menschen. What he has done in my life. Von dem, was er in meinem Leben getan hat. How amazing he is. Wie großartig er ist. And another portion that I wanted to mention was Psalm 32. Und einen anderen Abschnitt, den ich noch erwähnen wollte, war der Psalm 32. Now I can remember crying out to God like I just don't know anything and this is so hard and it's overwhelming. Ich kann mich erinnern, wie ich zu Gott gerufen habe, das ist alles so schwer, ich schaffe das nicht, das ist mir zu groß. And I said, God, I just need to hear from you. Und ich habe gesagt, Gott, ich brauche etwas von dir. Ich muss von dir hören. I can't make it on my own. Ich schaff's alleine nicht. It's just too overwhelming. Es ist einfach zu viel. And he gave me this, Psalm 32:8. Und er hat mir Psalm 32:8 gegeben. He said, I will instruct you and teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eye upon you. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. I could rest. Und dann habe ich Frieden gefunden. I knew that God had a portion for me each day. Weil ich wusste, dass Gott jeden Tag ein Wort für mich hat. And he knows my capacity. Und er kennt meine Kapazität. He knows how much grace I need. Er weiß, wie viel Gnade ich brauche. He knows my failures. Er kennt meine Fehler. And he will take me along at the right speed. Und er wird mich auch mit der richtigen Geschwindigkeit führen. According to his timing. Nämlich gemäß seinem Zeitplan. And he will instruct me. He will teach me. Und er wird mich unterweisen und er wird mich lehren. But for my part, I need to trust him and I need to come to his word. Mein Teil ist, dass ich ihm vertrauen muss, dass ich zu seinem Wort kommen muss. I need to meet him each day to hear what he has to say. Dass ich ihm jeden Tag begegnen muss, um zu hören, was er mir sagen will. And he has a little lunch packet for me. Und er hat so ein kleines Lunchpaket für mich. And this is what I need for today. Und das brauche ich für den heutigen Tag. And I open up the Bible. It's like, this is God's lunch packet right here. Das ist so wie Gottes Lunchpaket. Ich öffne es. Ooh, look what God has for me today. Und schau mal, was Gott hier eingepackt hat. And I just take these words und ich nehme eat them like nehm dieses Jeremiah. Wort und ich esse dieses Wort, wie es in Jeremia auch heißt. I swallow them and they taste good. Ich schlucke es hinunter und es schmeckt gut. And he always has the right portion. Und er hat immer das richtige Wort. He always has the right word. Immer den richtigen Schriftabschnitt. And he will bring the right people to help encourage me in the faith. Und bringt auch immer die richtigen Leute zu mir, mich im Glauben zu ermutigen. No one knows me better than my Father in heaven. Denn keiner kennt mich besser als mein Vater im Himmel. He has made me. Er hat mich geschaffen. And he knows how I learn. Und weiß, wie ich lerne. He knows how to teach me. Weiß, wie mich lehren muss. And he knows just exactly what will speak to my heart. Und weiß auch, wie am besten zu meinem Herzen sprechen kann. And I like that. Und ich weiß, ich mag das. God is intimate. He is personal. Ich mag das, dass intim ist, dass ganz nahe ist mit mir. And I love Psalm 25. Auch Psalm 25. And beginning in verse 8. Da beginne ich in Vers 8. It says that good and upright is the Lord. Der Herr ist gut und gerecht. Therefore he instructs sinners in the way. Darum weist Sündern den Weg. He leads the humble in justice. Er leitet die Elenden recht. And he teaches the humble his way. Und lehrt die Elenden oder Demütigen seinen Weg. All the paths of the Lord are loving kindness. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. And then going down to verse 12. Who is man who fears the Lord? Who is the man who fears the Lord? 12. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? He will instruct him in the way he should choose. Er wird ihm den Weg weisen, den wählen soll. You don't know. Should I choose this? Should I choose that? Du weißt vielleicht nicht, was soll ich wählen? Dieses oder jenes? What do I do, Lord? Was mache ich, Herr? What choice do I make? Welche Wahl soll ich treffen? If I'm hearing from God, wenn ich von Gott höre, he will instruct me, dann wird mich weisen. And he will show me the way I should choose. Und wird mir auch zeigen, welchen Weg ich wählen soll. He has a path for my life. Er hat einen Pfad, einen Weg für mein Leben. And it's a straight and narrow pathway. Es ist ein gerader, aber enger Pfad, schmaler Pfad. It's narrow. It's not broad like the world that says everything and anything goes. Er ist nicht so breit, wie die Welt sagt, dass alles und jedes gut ist. But it's a good path that leads unto life. Aber es ist ein guter Weg, der zum Leben führt. That's Matthew 7, verse 13 and 14. Das steht in Matthäus 7, 13 und 14. And I want to be on that path, on God's path. Und ich möchte auf diesem Pfad sein, auf diesem Weg Gottes. I want to walk with him each day. Ich möchte jeden Tag mit ihm gehen. I want my portion to be from him. Ich möchte, dass mein Anteil von ihm kommt. And then it says in verse 14. Und in Vers 14 heißt es dann. It says the secret of the Lord is for those who fear him. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. God has secrets that he wants to speak to you. Gott hat Geheimnisse, die dir anvertrauen möchte. And there are secrets that are just for you. Und es gibt Geheimnisse, die sind auch nur für dich bestimmt. It's something for your life. Es ist etwas für dein Leben. Because he is that personal. Denn so persönlich ist Gott. You want to hear some of the greatest secrets? Willst du ein paar der größten Geheimnisse hören? Get on your knees in the morning. Dann knie dich in der Früh nieder. Pray. Und bete. Open the word. Öffne das Wort. And God will speak wondrous things from his word to you. Gott wird wunderbare Dinge aus seinem Wort zu dir sprechen. I have some secrets for you this morning. Ich habe ein paar Geheimnisse für dich heute Morgen. You don't know what's coming today, but I do. Du weißt noch nicht, was auf dich zukommt heute, aber ich weiß es. And I have a portion I want to give you. Und ich habe ein Wort hier, das ich dir geben möchte. And it will help you to get through the things you will face today. Und es wird dir helfen, die Dinge zu meistern, die dir begegnen werden. Whether it be people or situations. Dass Menschen sind oder eine Situation. Conflicts. Konflikte. I have a way that I want to lead you. Ich habe einen Weg, den ich dich führen möchte. And it's a way of life. Und das ist ein Weg des Lebens. But there's one thing we must do. Aber es gibt eines, das wir beitragen müssen. Like that little bird, so wie dieser kleine Vogel, we need to receive. Müssen wir empfangen. We have to realize that, be humble and say, I need something from you, God. Wir müssen erkennen, dass wir demütig sein müssen und sagen, ich brauche etwas von dir, Herr. I know I'll fail today. Denn ich weiß, dass ich heute versagen werde. I don't want to. Ich will das nicht, but I know I will. Aber ich weiß, ich werde My heart versagen. Will faint. I'll be overwhelmed by the things in life. Mein Herz wird in Ohnmacht versagen. Ich werde überwältigt werden von den Dingen des Lebens. Oh God, I know that you are my strength, you are my portion. Aber ich weiß, Herr, dass du meine Zuversicht, dass du mein Anteil bist. And I so want to receive from you today. Und ich möchte so sehr etwas von dir empfangen heute. Now, when Job had gone through an incredible trial in his life. Also der Hiob hat ja eine unglaubliche Versuchung in seinem Leben, also Prüfung in seinem Leben durchgemacht. Lost his family, his possessions. Er hat seine Familie verloren, seinen ganzen Besitz. His supposed friends were accusing him. Seine Freunde haben ihn angeklagt. I don't know if they were really friends. Ich weiß nicht, ob es echte Freunde waren. Saying, well, you must be a great sinner, Job. You must have done something wrong to deserve all of this. Du musst ein großer Sünder sein, Hiob. Du musst ziemlich Schlimmes angestellt haben, um das zu verdienen. And you know, there were some things that God was dealing with in Job's life. Und es gab Dinge, mit denen Gott im Leben des Hiob umging. There was some pride. Es war Stolz da. And I love Job's confession after all of it, after going through everything he went through. Und ich liebe das Bekenntnis des Hiob nach dem Ganzen, was er durchgemacht hat. Talk about someone who did not understand what in the world was going on. Also das war wirklich jemand, der nicht verstanden hat, was in der Welt es nur passiert war. Look at his confession at the end of all of it in Job 42. Und am Ende seines Unglücks in Hiob Kapitel 42. Here's a man that believed that all things work together for good for those who love God. Da ist jemand, der glaubt, der wirklich glaubt, dass alle Dinge zum Guten wirken für die, die an Gott glauben. He repents of his pride and his rebellion. Er tut Buße über seinen Stolz und seine Rebellion. And he found his contentment in the knowledge of God. Und er fand seine Zufriedenheit in der Erkenntnis Gottes. And his comfort was his fellowship with God. Und sein Trost war die Gemeinschaft mit Gott. And look what he says in verse 2. Und in Vers 2 sagt er, Job 42, verse 2, I know that you can do all things. 42:2, ich erkenne, dass du alles vermagst. And that no purpose of yours can be thwarted. Und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. You know, God has a perfect plan for my life. Gott hat einen perfekten Plan für mein Leben. And not even the devil can thwart it. Und nicht einmal der Teufel kann den vernichten. But you know what can? Aber wisst ihr, was ihn vernichten kann? Ich. I. It's you. Me. It's self. Das Ego. Ich. When I fail to go to God. Wenn ich versäume, zu Gott zu when gehen. I would rather do things in my own strength and trust in myself. Wenn ich lieber Dinge in meiner eigenen Stärke tue oder auf mich selbst vertraue. Then I go off in the broad way that leads to destruction. Dann gehe ich eben diesen breiten Weg und der führt aber in die Verdammnis. Now we have a real enemy out there. Wir haben einen echten Feind da draußen. Who wants to see us fail. Der möchte, dass wir versagen. Who wants to destroy us. Der will uns zerstören. But if we will stay on the narrow pathway. Aber wenn wir auf diesem schmalen Pfad bleiben. The way that leads to life. Den, der zum Leben führt. Then we will fulfill the purpose that God has for us. Dann werden wir auch den Sinn im Leben erfüllen, den Gott für uns hat. And as great as the storms may be that come. Und so groß die Stürme auch sein mögen, die kommen. If I just hold on to God. Wenn ich mich nur an Gott festhalte. He will get me through those storms. Dann wird er mich da durchführen, durch diese Stürme. Because his purpose will not be thwarted. Weil sein Ratschluss, der wird nicht vernichtet God werden. Is the one who will carry me through. Er ist der mich durchtragen wird. He will give me the portion that I need. Er wird mir auch das Teil geben, das ich brauche. And then let's just end in Psalm 73. Ich möchte gerne mit Psalm 73 schließen. I love this. Verse 24. Mit dem Vers 24. Says with your counsel you will guide me. Steht da, du leitest mich nach deinem Rat. And afterward receive me to glory. Und nimmst mich am Ende mit Ehren an. God's got a goal for me and he's going to get me there. Gott hat ein Ziel für mich und er wird mich dorthin führen. Doesn't promise that the ride's going to be easy, the pathway will be easy getting there. Er verspricht nicht, dass der Weg dorthin einfach sein wird. But through all of it, if I hold on to God, if aber I receive from him, durch das Ganze, wenn ich mich an Gott festhalte, wenn ich von ihm empfange, he will get me to that place. Dann wird er mich bis zu diesem Endziel führen. And I will stand before God in all of his glory. Ich werde vor Gott stehen in all seiner Herrlichkeit. And I'll say, you know what? That wasn't really so bad down und there. Und werde dann sagen können, das war gar nicht so schlimm da unten. It was worth it. Es war es wert. It was worth it. Es war es wirklich wert. And I do it again. Und ich würde es wieder tun. Amen. Okay. So Father, we just thank you this morning. So Vater, wir danken dir heute Morgen. That you have a portion for us. Dass du einen Anteil für uns hast. And who can we turn to but you? An wen können wir uns wenden außer an dich? It's from you that we have life, eternal life. Ist von dir, dass wir das Leben haben, dass wir ewiges Leben haben. What greater gift could someone receive? Was für eine größere Gabe könnte jemand empfangen? And Father, may we just learn to come to you and receive from you. Und Herr, mögen wir einfach lernen, zu dir zu kommen, von dir zu empfangen. And receive our little lunch packet, our portion from you. Und unser kleines Lunchpaket, unseren Anteil, den du uns mitgeben möchtest. and trust in your promises. Dass wir vertrauen auf deine Verheißungen. And as the psalmist said in Psalm 119, so wie der Psalmist auch in 119 sagt, verse 57, in Vers 57, said, "The Lord is my portion. Der Herr ist mein Teil. I have promised to keep your words." Ich habe versprochen, dein Wort zu halten. Make a promise to God today. Mach ein Versprechen zu Gott heute, that you'll keep his word. Dass du sein Wort halten wirst. Because that's our life. Bewahren wirst, weil das unser Leben ist. It's what'll get us to the goal. Es ist das, was uns zum Ziel führen wird. There's no other way. Es gibt keinen anderen Weg. Father, we thank you in Jesus name. Amen. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Thank you. Well, that was so good, wasn't it? Wow. Das war so fantastisch. I never saw that verse ever. Der Vers ist mir noch nie aufgefallen. Psalm 73:23. He'll hold me by my right hand. Er wird mich halten mit meiner rechten Hand. An meiner rechten Hand. Wow. Was für ein Bild ist das? It's awesome. Thank you. That was really worth you getting sick. Danke, das war es wert, dass du krank geworden bist. Thank the Lord, huh?